Lob der Dialektik. Das Unrecht geht heute einher mit sicherem Schritt. Die Unterdrücker richten sich ein auf 10.000 Jahre. Die Gewalt versichert, so wie es ist, bleibt es. Keine Stimme ertönt außer der Stimme der Herrschenden. Auf den Märkten sagt die Ausbeutung laut, jetzt beginne ich erst. Aber von den Unterdrückten sagen viele jetzt, was wir wollen, geht niemals. Wer noch lebt, sage nicht niemals. Das Sichere ist nicht sicher. So wie es ist, bleibt es nicht. Wenn die Herrschenden gesprochen haben, werden die Beherrschten sprechen. Wer wagt zu sagen niemals? An wem liegt es, wenn die Unterdrückung bleibt? An uns. An wem liegt es, wenn sie zerbrochen wird? Ebenfalls an uns. Wer niedergeschlagen wird, der erhebe sich. Wer verloren ist, kämpfe. Wer seine Lage erkannt hat, wie soll der aufzuhalten sein? Denn die Besiegten von heute sind die Sieger von morgen. Und aus niemals wird heute noch. Elogio de la Dialectica. Hoy la injusticia se pavonea con paso seguro. Los opresores se instalan como para 10.000 años. La violencia asegura, todo quedará como está. No suena otra voz que la de la clase dominante. Y en los mercados la explotación proclama, esto recién comienza. Por otra parte, muchos de los oprimidos ahora dicen, lo que nosotros queremos nunca será. El que aún está vivo, que no diga nunca. Lo seguro no es seguro. Nada quedará como está. Cuando hayan hablado los que dominan, hablarán los dominados. ¿Quién se atreve a decir nunca? ¿De quién depende que la opresión continúe? De nosotros. ¿De quién depende que se la aplaste? También de nosotros. El que es derribado, que se levante. El que está perdido, que luche. ¿Cómo han de contener al que ha tomado conciencia de su situación? Pues los vencidos de hoy son los vencedores de mañana, y ese nunca será hoy mismo. Bertolt Brecht. Willkommen im neuen Jahr 2015. Bienvenidas y bienvenidos al nuevo año 2015. Niemandsland geht also auch wieder in diesem Jahr 2015 auf Sendung. Wir sind wie immer von 10 bis 12 Uhr jeden Samstag live hier im Studio an der Plaza Real im Zentrum von Barcelona auf 91,4 FM zu hören im ganzen Stadt- und Großstadtbereich. Im Internet unter www.contrabanda.org und ab nächste Woche im Podcast wie gehabt unter www.niemandsland.contrabanda.org. Willkommen! Wir sind eine Sendung für Leute hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten wie immer aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und jede Menge Musik. Contrabanda ist eines der wenigen freien Radios weltweit. Wir sind selbstverwaltet, wir sind selbstfinanziert und wir sind absolut kommerzfrei. Sozusagen eine freie Stimme in einer immer weniger freien Welt. Samstag, der 3. Januar 2015. Willkommen noch einmal im neuen Jahr. Wir hoffen, dass es besser wird als das alte. Falls uns jemand anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93 317 7366. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskerz. Beginnen möchte ich die heutige Sendung mit einer Meldung aus der Welt des Schlagers. Sie haben schon alle mitbekommen, meine Damen und Herren, Udo Jürgens ist tot. Trauer um den Sänger und Komponisten. Selbst die katalanische Tageszeitung La Vanguardia widmete dem gestorbenen Sänger eine ganze Seite, einen Nachruf mit dem Titel »Der germanische Sinatra ist tot«. Hätte er nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch gesungen, wäre er in einer Reihe genannt worden mit Frank Sinatra und vielen anderen dieser Crooner und großen Sängerstimmen des Jahrhunderts. Er komponierte an die 1000 Songs, spielte mehr als 50 Alben ein und verkaufte über 100 Millionen Tonträger. Am 21. Dezember 2014 ist der Chansonnier Udo Jürgens an Herzversagen gestorben. Er wurde 80 Jahre alt, Jürgens einzigartige Erfolgskarriere begann vor mehr als 50 Jahren. Chansonnier klingt besser als Schlagersänger, das klingt immer ein bisschen abschätzig auf Deutsch. Die Zeiten sind schlecht, so sagt man. Geschieht uns nur recht, so sagt man. Die Miesmacher führen wieder mal die Regie. Ich kann sie nicht teilen, diese Philosophie. Wir leben doch jetzt, jetzt oder nie. Zu einem neuen Doppelkopf begrüßt Sie ganz herzlich Nils Kaiser. Jetzt oder nie, so heißt eine CD. Jetzt oder nie, hat er sich anscheinend auch gesagt, als ich ihn gefragt habe, ob er heute zu uns in den Doppelkopf kommt. Ich freue mich wirklich sehr, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Udo Jürgens. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich wieder mal in einer Radiosendung zu Gast sein darf und nicht immer nur im Fernsehen. Ich finde Radio ein wunderbares Medium. Dann haben Sie sich also jetzt oder nie zum Motto gemacht, auch heute. Da freue ich mich sehr drüber. Jetzt oder nie, was bedeutet dieses Motto? Oder ist es ein Lebensmotto, das man schon immer begonnen hat? Man soll es im Grunde nicht allzu ernst nehmen, wie alles im Leben. Ich fand es eigentlich ganz, weil es auch ein wenig provozierend ist, in meinem Alter zu sagen, jetzt oder nie. Aber ich finde es überhaupt ein ganz passendes Motto, eigentlich auch für unsere heutige Zeit, um es einfach zu sagen, jetzt oder nie. Und ich glaube, gerade in einer gesellschaftlichen Situation, in der wir uns heute in Mitteleuropa befinden, passt das überhaupt sehr gut, zu sagen, jetzt oder nie, wir müssen es mal irgendwie anpacken, unsere Probleme und all diese Dinge. Also ich finde, das Motto stimmt auf jeden Fall. Und das kam ja in dem kurzen Ausschnitt, den wir eben gehört haben, aus dem Song auch schon rüber. Also vom Jammern halten Sie nichts, Sie sind ein positiver Mensch. Also von dieser schlechten Stimmung in Deutschland halten Sie wahrscheinlich nichts. Ich glaube, sie wird erst mal besser, Gott sei Dank. Und das ist in Österreich übrigens ähnlich wie in Deutschland. Auf einem hohen Niveau jammern gelernt hat. Das ist schon eine Tatsache, ja. Verglichen mit anderen Ländern ist das vieles, vieles hier natürlich wie im Paradies. Trotzdem wird herumgemeckert, unglaublich. Natürlich ist vieles nicht in Ordnung, das wissen wir alle, aber es liegt auch an uns, diese Dinge letztlich in Ordnung zu bringen. Und man sollte nicht immer alles nur auf die Politiker schieben. Die sind auch letztlich nicht besser, als wir ihnen die Vorlagen liefern. Ja, das war ein kleiner Auszug aus einem Interview, das Udo Jürgens vor ein paar Jahren dem Rundfunk gegeben hat. Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona, por la libertad de expresión, 24 años. Bleiben wir auch beim Motto für dieses Jahr. Ich empfehle allen das Lied von Slime. Hören Sie einmal auf den Text, meine Damen und Herren. Sich fügen heißt lügen. Slime. Fame und Feind und Vaterfernd. Doch hat sie mich erschlügen, doch hat sie mich erschlügen, doch hat sie mich erschlügen, sich flügen, heißt Lügen. Ich muss, doch will ich nicht nach jener Herrn vergnügen. Ich tu nicht, was ein Grund vorsteht. Rebellen kennen bessere Pflicht, als sich ins Joch zu fügen. Als sich ins Joch zu fügen. Als sich ins Joch zu fügen. Sich fügen heißt Lügen. Lügen. Der mir die Freiheit nahm, der folgt mich zu betrügen. Mir in den Kerker ohne Scham, ich soll den Paragrafen kram. Mich noch mit Fesseln fügen, mich noch mit Fesseln fügen. Mich noch mit Fesseln fügen, sich fügen heißt Lügen. An die Wand, so kann's euch wohl genügen. Denn eher doch in meine Hand, ehe ich in Sklaven und Verstand. Der Geist für mich soll fügen, der Geist für mich soll fügen, der Geist für mich soll fügen, sich fügen heißt Lügen. Eins, denn zwei, darf ich in volle Zügen. Die Sonne atmet Tyrannei, dann ruf ich in das Volk, sei frei! Verdammt es dich zu fügen, verdammt es dich zu fügen, verdammt es dich zu fügen, dich fügen heißt Lügen! Lügen! Lügen! Sich fügen, sich fügen, sich fügen. Tja, das war die Gruppe Slime. Puh, ich bin ein bisschen aus der Puste. Ich bin gerade die 4 Treppen runtergesprintet und habe unserem Freund Bammel geöffnet. Werner stand auch schon vor der Tür. Sie merken, heute in der Sendung sehr viel Live-Stimmung und es purzelt alles ein bisschen durcheinander. Niemandsland Filmgeschichte. Zur Filmgeschichte der UFA ist unlängst ein Buch erschienen, das ich dem verehrten Hörerpublikum jetzt vorstellen möchte. Der Autor ist Chris Wahl. Das Buch heißt Sprachversionsfilme aus Babelsberg: Die internationale Strategie der UFA 1929 bis 1939, erschienen in München. Doch eingangs schnell ein paar Worte zur Bedeutung der UFA. Die Universum Filmaktiengesellschaft war mehr als der Mythos von Mabuse, Metropolis und Marlene. Inbegriff des deutschen Films, gegründet am 18. Dezember 1917, Werkstatt für die noch junge Kunst des Films in der Weimarer Republik. Dann staatliche Fabrik für Propaganda und prachtvolle Unterhaltung zugleich. Das große deutsche Bilderimperium war stets ein widersprüchliches Gebilde, in dem rein kaufmännische Interessen, politische Absichten und künstlerische Ambitionen sich bekämpften, sich mischten oder aber miteinander verschmolzen. Die Filme der UFA reflektierten die sozialen Umwälzungen der Weimarer Republik. Und sie reagierten auf die Veränderungen durch die nationalsozialistische Diktatur. Sie sind teils unbewusster Ausdruck von, teils bewusste Reaktion auf gesellschaftliche Phänomene, wie die Vernichtung der Mittelschichten, die Verstädterung, die Formierung der Diktatur. Die Filmfabrik reagierte nicht nur auf Wunsch- und Schreckensbilder des Publikums in den ereignisreichen Jahren zwischen 1919 und 1945. Sie schuf Bilder, mit denen die Zuschauer sich identifizieren konnten. Uraufführungen in den eigenen Kinos wurden zu gesellschaftlichen Ereignissen und Uferstars zu Leitfiguren. Wohl keine andere Filmfirma muss sich aber auch den Vorwurf der politischen Unterwerfung, der allzu bereitwilligen Dienstbarkeit für propagandistische Filme gefallen lassen. Und das gilt nicht erst für die nationalsozialistische Zeit. Kommen wir zum eingangs erwähnten Buch. 1930 war die UFA in Babelsberg das größte und wichtigste Filmstudio Europas. Von erfolgreichen deutschen Filmen brachte man dort auch fremdsprachige Versionen heraus, ohne Synchronisation oder Untertitel. Die Tonfilmoperette Die drei von der Tankstelle mit dem berühmten Schlager Ein Freund, ein guter Freund ist vielen Fernsehzuschauern bis heute ein Begriff. Im Jahr 1930 brach dieses Wirtschaftskrisenlustspiel von Wilhelm Thiele alle Kassenrekorde, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern beispielsweise auch in Frankreich, damals der wichtigste Auslandsmarkt der deutschen Filmindustrie. Allerdings sahen und hörten die Zuschauer aus dem Nachbarland nicht Heinz Rühmann und Willy Fritsch auf der Leinwand bzw. aus den Lautsprechern, sondern René Lefebvre und Henri Garin, denn die Universum Film AG UFA hatte von dem Film auch eine französische Sprachversion hergestellt. Obwohl der bis heute verwendete Lichttonfilm, bei dem der Ton fotografisch neben dem Bild auf dem Filmstreifen festgehalten wird, schon Anfang der 1920er Jahre ebenfalls von einem Trio unter dem Namen Triergon, also das Werk der Drei, entwickelt worden war, zögerte die hiesige Film- und Elektroindustrie mit der Einführung der neuen Technik. 1927 kam dann in den USA der Nadeltonfilm auf den Markt und sorgte weltweit für Furore. Hierbei wird der Ton separat auf Schallplatten abgespielt. Als sich die UFA 1929 nach einer USA-Reise des Vorstands endlich entschied, auf Tonfilm umzustellen, entwickelte dies eine Sogwirkung, die die gesamte Filmproduktion in Deutschland mitriss und dafür sorgte, dass schon 1931 der Stummfilm weitestgehend Geschichte geworden war. Die Frage war nun, wie man die internationale Verbreitung sichern sollte, da die Zuschauer in den Anfängen der Tonfilmzeit weder Untertitelung noch Synchronisation, obwohl technisch durchaus möglich, akzeptieren wollten. Wie bei Medienwechseln durchaus üblich, war man äußerst sensibel gegenüber als Betrug empfundenen Manipulationen, wie im Fall der Synchronisation, dem Austausch von Stimmen und der damit einhergehenden Veränderung der Dialogtexte. Die Antwort auf diese Problematik waren Sprachversionen. Ein Film wurde, meistens Szene für Szene, auf demselben Set in mehreren Sprachen gedreht. Entweder man tauschte dafür jeweils alle Schauspieler aus, oder man bediente sich solcher, die mehrere Sprachen beherrschten. Dies garantierte, im Gegensatz zur Synchronisation, nicht nur die Einheit von Körper und Stimme, sondern erlaubte zudem größere Eingriffsmöglichkeiten bei der Adaptation des Ausgangsstoffes für die jeweiligen Zielländer. Man darf nicht vergessen, dass die Unterschiede in Geschmack und Gewohnheiten damals wesentlich größer waren als heute. Auf der Ebene der Sprache betrafen solche Änderungen neben den Dialogen und Liedtexten auch die Figurennamen und die Filmtitel. Der Handlungsort blieb im Fall markanter Aufnahmen, internationaler Schauplätze oder historischer Sujets erhalten. Gravierend waren die Unterschiede in der Stimmung, die sich vor allem durch die unterschiedliche Rollenbesetzung ergaben. Tatsächlich heben sich die französischen Versionen durch eine größere Leichtigkeit und die englischen durch eine akzentuiertere Komik von den deutschen Filmen ab. Es wurde auch an der kulturspezifischen Ausgestaltung der Filme gefeilt, was manchmal zu eher klischeehaften Auswüchsen führte, wenn etwa in den Versionen von »Ich bei Tag und du bei Nacht« 1932 Ludwig Berger die deutsche Figur des Filmvorführers eine Stulle und Tee aus der Thermoskanne zu sich nimmt, die französische dagegen Rotwein trinkt und die englische eine Art Hotdog verzehrt. Schon der erste im Tonkreuz in Potsdam-Babelsberg, dem damals größten und wichtigsten Filmstudio Europas, gedrehte Tonfilm wurde in mehreren Versionen hergestellt. Melodie des Herzens von Hans Schwarz kam Ende 1929 auf Deutsch, Englisch, Französisch, Ungarisch und in einer stummen Fassung für die noch nicht auf Tonfilm umgestellten Säle in die Kinos. Allerdings handelte es sich hierbei noch um Hybridversionen, denn der Ufa-Produzent Erich Pommer, Erfinder der Tonfilmoperette und glühender Verfechter der Sprachversionsfilmmethode, wandte zunächst eine Technik an, bei der dieselben Schauspieler alle Versionen spielten, indem sie die fremdsprachigen Dialoge phonetisch lernten und erst im Nachhinein von Muttersprachlern synchronisiert wurden. So erreichte man zwar eine beeindruckende Lippensynchronität, die den Austausch der Stimmen verdeckte, aber hemmte dafür die Darsteller beträchtlich in ihrem Spiel. Ein anderer Plan, der schnell aufgegeben werden musste, war die Eroberung des amerikanischen Binnenmarktes mit englischsprachigen Versionen. Für den um die Jahreswende 1929-30 entstandenen Film »Der blaue Engel« hatte man eigens Emil Jannings, der 1928 mit »The Last Command« als erster Schauspieler einen Oscar bekommen hatte, aus den USA zurückgeholt und mit ihm seinen Regisseur Josef von Sternberg, einen gebürtigen Wiener. Der Film wurde von denselben deutschen Schauspielern auch in einer englischsprachigen Version gedreht, bei der sich Marlene Dietrich so gut schlug, dass sie sich umgehend mit von Sternberg in Richtung Hollywood verabschieden konnte. Doch die Chancen der englischsprachigen Versionen in den USA erschienen auch, nachdem man in der Folge dazu überging, Muttersprachler zu verwenden, nicht ausreichend, um den hohen Aufwand zu rechtfertigen, den man für ihre Herstellung betreiben musste. Deshalb verlagerte die UFA schon Anfang 1930 für ihren siebten Sprachversionsfilm den Fokus auf Frankreich. Der ungeheure Erfolg gleich der ersten lupenreinen französischen Version des Films »Die drei von der Tankstelle« hatte zur Folge, dass die UFA bis ins Jahr 1936 an dieser Methode festhielt. Nicht nur in Hollywood, sondern vor allem auch in Europa sind zu Beginn der Tonfilmzeit viele solche Sprachversionsfilme entstanden, aber keine einzige Produktionsfirma war so erfolgreich und ausdauernd wie die UFA. Es sind besonders drei Punkte, die die Studios in Babelsberg diesbezüglich auszeichneten. Zum einen verfügte man über die modernste Technik und eine fast schon militärisch genaue Organisation der Abläufe, was beides notwendig war, um ein so aufwendiges Projekt wie das mehrmalige Drehen desselben Films präzise und gleichzeitig ökonomisch durchzuführen. Zum anderen nahm man den zu leistenden Sprach- und Kulturtransfer ernst und engagierte Co-Autoren und Co-Regisseure sowie Supervisoren aus den entsprechenden Ländern, die einen gewissen Qualitätsstandard garantieren sollten. Drittens war es ganz elementar, mehrsprachige Stars mit internationalem Potenzial aufzubauen. Lillian Harvey, Käthe von Nagy, aber auch Brigitte Helm, deren Karriere als Maria in Metropolis 1926 Fritz Lang begonnen hatte, wurden durch die Sprachversionsfilme europaweit, besonders aber in Frankreich, genauso berühmt und beliebt wie in Deutschland. Die Machtergreifung der Nazis. Der 30. Januar 1933 stellte auch für die Produktion der UFA-Sprachversionsfilme einen entscheidenden Wendepunkt dar. Viele wichtige Schauspieler, Autoren, Regisseure und Produzenten, darunter auch Erich Pommer, wurden entlassen und verließen das Land. Von Monat zu Monat geriet die UFA, bei der bis dahin streng nach geschäftlichen Gesichtspunkten entschieden worden war, immer stärker unter den Einfluss des Propagandaministeriums und damit ideologischer Maßgaben. Die Qualität der deutschen Produktionen sank, vor allem aber büßten gerade die Unterhaltungsfilme ihren zuvor so gerühmten Esprit ein, weshalb man bei der UFA den französischen Teams immer mehr Freiheiten bei der Bearbeitung einräumte, um auf dem französischen Markt nicht völlig chancenlos zu werden. Doch im Laufe des Jahres 1936 musste man das Experiment mit den Sprachversionsfilmen schließlich beenden. Unter anderem auch, weil die Synchronisation inzwischen grundsätzlich akzeptiert wurde und Hollywood mit billigeren Bearbeitungen wieder Fuß auf dem europäischen Markt gefasst hatte. Chris Wahl, Sprachversionsfilme aus Babelsberg, die internationale Strategie der UFA 1929 bis 1939. Das Buch ist erschienen in München im Jahr 2009. Ja, noch einmal willkommen im neuen Jahr 2015. Heute sind wir nicht allein im Studio, sondern ein Freund ist gekommen, unser Kinoexperte Bammel. Hey Bammel, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Feliz Año Nuevo, liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Niemandsland. Ich hoffe, wir werden heute ordentlich durchstarten ins neue Jahr. Ja, das ist die Idee. Werner auch im Studio. Hallo Werner, guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind ja schon durchgestartet. Wir haben ja heute schon den 3. Januar. Da schau her, so schnell geht das. Übrigens zu dem Thema, man tut ja normalerweise gute Vorsätze fassen, ne, fürs neue Jahr. Wie sieht's denn da bei euch aus? Also ich muss mich selber loben. Ich bin ganz stolz drauf. Ich habe einer meiner guten Vorsätze war, dieses Jahr auch weiter zu rauchen wie letztes Jahr. Und bis jetzt habe ich es locker geschafft. Also ich bin auf dem richtigen Wege, finde ich. Gut, Koma rauchen. Bammel, was hast du dir vorgenommen? Weiter zu punken auch? Oder? Ja, ja, so im weitesten Sinne. Das darf nicht langweilig werden, das ist das Wichtigste. Gut. Nee, was noch dazu kommt, erschwerend. Früher habe ich ja in Deutschland noch HB geraucht, war so ein Opfer von diesem HB-Männchen. Geht alles wie von selbst. Dann später habe ich mich dann mehr mit der Arbeiterklasse identifiziert. Dann habe ich irgendwo gelesen, dass Ernte die Arbeiterzigarette ist. Ja, dann habe ich angefangen, Ernte zu rauchen. Und seit ich jetzt hier in Barcelona bin, rauche ich Camel. das glaube ich British American Tobacco. Gut, aber das muss man mir bitte, ich bitte darum, mir nachsehen. Jedenfalls, diese Camel, die sind ja normalerweise in diesen gelben Packungen drin, aber die wollen natürlich auch mit der Zeit gehen, dann wechseln sie immer ab und zu die Farben. Und dann gestern im Tabakladen bietet der mir an eine blaue Camel-Packung. Ja. Dann habe ich das natürlich aufs Schärfste zurückgewiesen, weil blau ist ja hier in Spanien die Farbe von der Partida Popular. Und dann habe ich gesehen, er hatte andere so eine lila Farbe. Dann habe ich gesagt, die will ich. Das ist nämlich die Farbe von der neuen Partei hier von Podemos, die jetzt bei diesen in diesem Jahr dann bei den Wahlen antreten werden. Ja, und die Farbe der Frauenrechte. Ja. Gut, ja, gute Vorsätze fürs neue Jahr 2015. Ich denke, ich habe mir vorgenommen, diese Regierung endgültig zu stürzen. Nicht nur diese, sondern alle. Bien. Die Regierungen müssen ausgetauscht werden. Wir brauchen einen Regime-Change, einen Regime-Change, aber in die gute Richtung, nicht in die böse Richtung. Das ist mein großer Vorsatz. Und wir versuchen natürlich von hier auch dazu beizutragen, dass diese Regime-Changes, es sind ungefähr so 184 Regime-Changes, die vorgenommen werden müssen, weltweit. Da muss einiges passieren. Vielleicht lassen wir ein paar erstmal weitermachen. Brasilien würde ich da vielleicht sogar ausnehmen, ich weiß es nicht. Aber zumindest hier in Europa muss man alle Regime auswechseln. Genau. Aber, Entschuldigung, Werner. Warum wollt ihr die denn austauschen? Unser Präsident hat doch gestern unlängst verkündet, dass die Krise jetzt vorbei ist. Wir nur 4,5 Millionen Arbeitslose haben und die sind demnächst auch alle in Lohn und Brot und im Wohlstand. Also konkret zu diesem Thema, das sollten wir dann vielleicht, wie Dedi vorher gesagt hat, dann nach den Nachrichten machen. Aber weil Dedi vorher angefangen hat mit UFA, ja, da überkommt mich natürlich die totale Nostalgie, UFA, Babelsberg und damals in 70er, 80er Jahren dann UFA-Fabrik in Neukölln und so. Und wer in dieser Zeit da, UFA, also damals, vor 100 Jahren, auch sein Unwesen getrieben hat, war ein sehr wichtiger deutscher Mann. Und den will ich jetzt mal kurz zitieren, was er sagt zum Jahreswechsel. Ja? Januar. Das Jahr beginnt um Mitternacht, wenn Luft und Land vor Kälte kracht. Der Mensch grüßt froh den Neujahrstag und ahnt doch nicht, was kommen mag. Was sagen wir dazu? Das Land kracht im Moment nicht vor Kälte, weil eben der Klimawandel inzwischen vorangeschritten ist. 100 Jahre später ist es warm wie im Sommer jetzt hier im Moment. Und der Mensch grüßt froh den Neujahrstag und ahnt doch nicht, was kommen mag. Also wir ahnen es doch schon, glaube ich, was kommt, was auf uns zukommt, wenn wir nichts unternehmen. Also das hat er geschrieben im Jahr 1912. Dann ein Jahr später, auch zum Januar, sagt er, der Reiche klappt den Pelz empor und mollig glüht das Ofenrohr. Der Arme klebt, dass er nicht friert, sein Fenster zu mit Packpapier. Also nicht dumm, ja, was der damals schon gesehen hat und von heute aus gesehen, vorausgesehen hat. Und um wen handelt es sich? Um Erich Mühsam. So ein Büchlein aus der Sammlung Luchterhand mit dem Titel »Ich bin verdammt zu warten in einem Bürgergarten«. Ja, aber wir sind nicht dazu verdammt. Wir wissen, dass wir die Bürger aus unserem Garten vertreiben können. Ja, Erich Mühsam, ich habe von einem Freund eine CD geschickt bekommen von Slime. Die vertonen da auf ihrem letzten Album die schärfsten Texte von Erich Mühsam und bringen da eine ultramoderne Punk-Version und trotzdem sehr orthodoxen Punk zum Thema Mühsam, Revoluzzer, Lampenputzer. Beginnen wir vielleicht, Bammel, mit dem musikalischen Programm. Du hast mir vorhin eine Glitzerscheibe in die Hand gedrückt. Nils Kopbruch, eine Hommage an den großen Meister. Erzähl doch mal, worum geht's da? Ja, ich war vor kurzem in meiner Heimatstadt in Hamburg und bin beim Durchschauen der Neuerscheinungen, was so an schicker Musik aus Deutschland geht oder aus deutschsprachigen Landen, wie man so sagt, über die schöne CD von Nils Kopbruch, dem Sänger von Fink und Poeten, zu seinen, es gibt so eine Tribe-CD jetzt, eine Doppel-CD und ganz viele Hamburger oder norddeutsche, Berliner, was weiß ich, Künstler haben sich zusammengetan und diese CD aufgenommen mit Songs von Nils. Ja, und ich dachte, wir spielen was aus, oder? Unbedingt. Nils Kopbruch ist ja schon ein Faktor hier im Niemandsland. Als ich ihn kurz vor seinem Tod übrigens entdeckte und kurz danach ist er auch gestorben, da war ich wirklich sehr traurig und sehr betroffen, weil das war wirklich ein Fund, dieser Nils Kopbruch, für mich persönlich und auch fürs Niemandsland. Und ich finde es toll, dass du dir diese CD, ja, erstmal gekauft hast. Das gibt's ja auch noch. Wir kaufen ja auch noch CDs. Und du hast gesagt, wie spiele den Track 1 von der CD 1. Wie heißt der? Gisbert von zu Kniphausen und ja. Kit Kopphausen Band. Mhm. Das ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Songs von der CD. Staub und Gold ist der Titel. Jo. Wunderschön. Gut, los geht's. Ich warte auf einen Regen, einen, der besonders ist, der alles wieder neu macht und den ganzen Schmutz wegwäscht. Ein Regen, der das wegspült, was ich auf der Seele hab. Ich warte auf diesen Regen und dann wasch ich alles ab. In diesen Regen stell ich mich und da bleib ich dann bis die Aussicht wieder klarer und der Himmel blauer ist, dann werde ich alles los, alles los, alles los, was ich mir aufgeladen hab. Ich wasch es alles ab. Und was Staub war und Schmutz wird aus Gold sein. Und war, was nur Rauch war und Schein. Die ich vergessen hab, die fallen mir ein. Und die, die ich vergessen will, sollen mir dafür verzeihen. Wir stolpern durch die Gegend, wir fallen, wir stehen auf. Wir greifen nach den Sternen und retten doch nur unsere Haut. Wir rennen und wir rennen und irgendetwas jagt uns nach. Das, was man nicht sehen lässt, ist nur scheinbar und vielleicht sind selbst die Lügen nicht echt. Und wer nicht lügen kann, der schweigt. Wir trennen unsere Wege sich, die Zeit wird mir zu knapp. Ich muss raus, raus, raus in den Regen und dann wasch ich alles ab. Ah, ich wasch alles ab. Staub war und Schmutz wird aus Gold sein. Und war, was nur Rauch war und Schein. Die, die ich vergessen hab, die fallen mir wieder ein. Und die, die ich vergessen will, sollen mir dafür verzeihen. Wunderschönes Lied, Nils Kopbruch, von der Tribute to Nils Kopbruch Doppel-CD, gesungen von Herrn zu Kniephausen. Ja, zu Nils Kopbruch haben wir schon einmal eine ganze Sendung gemacht. Wir haben ihn vorgestellt. Vielleicht kurz ein paar Daten für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die das vergessen haben. Nils Kopbruch wurde 1965 in Hamburg geboren und starb eben da am 10. Oktober 2012. Deutscher Musiker, freischaffender Künstler, lebte und arbeitete in Hamburg. Er war Singer-Songwriter, wie man das heute so schön sagt, Liedermacher will man nicht mehr benutzen, arbeitete im Genre deutschsprachiger Indie-Pop mit Einflüssen aus Folk, Americana, Blues und Bluegrass. Toll auch die Instrumente, die er spielte, Gitarre, Banjo und Mundharmonika. Das sind die klassischen Instrumente der US-Folk-Arbeiter-Liedermacher der vergangenen Jahrhunderte, könnte man sagen. Was gibt's noch zu sagen zu dieser Doppel-CD, Bammel? Ja, natürlich gibt's eine ganze Reihe schöner Songs und ein Booklet, in dem sehr schön erzählt wird, dass es jetzt auch schon wieder 2 Jahre her ist, wo Nils gestorben ist. Ich will noch mal ganz kurz erklären vielleicht, wer ich eigentlich bin und komme dann wieder zu Nils zurück. Mein Name ist bürgerlich Jan Fangmeier. Ich bin geboren vor ziemlich genau 45 Jahren einem kleinen Dorf an der norddeutschen Westküste in den 80er Jahren nach Hamburg gezogen und habe dort ab Anfang der 90er Jahre mit ein paar Freunden das 3001 Kino, ein kleines Programmkino in Hamburg, St. Pauli, betrieben. Fast 20 Jahre lang habe ich dort gearbeitet und gewirkt und es gibt zumindest meine Kollegen hier im Studio, die behaupten, dass mich das zu einem Kinoexperten macht. Das dürft ihr gerne selber beurteilen. Ich bin mir da nie so sicher. Allerdings ist das eins der Medien, das ich besonders liebe. In all den Jahren, wo ich im 3001 Kino gearbeitet und gewirkt habe, war Nils öfter bei uns zu Gast. Mit seiner Band Fink erinnere ich mich, dass er mal bei uns gespielt hat und auch ohne die. Und ich will nicht behaupten, dass wir Freunde geworden sind in den Jahren, aber wir haben ziemlich viele schöne Stunden miteinander verbracht. Und ja, ich denke ganz gerne an den Burschen zurück. Und Nils war eben eine feste Institution bei uns in Hamburg, in St. Pauli vor allen Dingen, in den kleineren Schuppen, wo er aufgetreten ist. Und ja, jetzt gibt's eben, wie gesagt, diese schöne Tribe-CD, wie man sagt, Tribe to Nils Kopbruch und Fink. Und ja, vielleicht hören wir uns einfach nochmal einen Song an aus der CD, oder? Ja, machen wir. Du hast mir ja hier eine kleine Trackliste rübergereicht. Das wäre der Song Nummer 8, Track Nummer 8. Das ist Günter Rex, Mertens. Der Song heißt Fliegen. Dann fliegen wir los. Jo. Ja. Thank you. Jo, ganz schön drastisch, die Fliegen, die da auf dem Küchentisch landen. Nils Koppbruch, Tribute 2. Heute soll's auch um Kino gehen, hier im Niemandsland. Wir hatten eingangs einen Beitrag gebracht zum Thema Die Ufer. Das Ufer-Imperium, das eine Zeit lang Europa mit Filmen versorgte. Das ist kaum zu glauben, dass eine deutsche Filmgesellschaft Frankreich, England und sogar die USA mit Filmen versorgt hat. Das war sehr interessant und vielleicht, Bammel, hast du für die nächsten Minuten etwas in der Vorausschau für das Kinojahr 2015. Ja, die Ufer war ja auch ein Steckenpferd von Quentin Tarantino im Inglourious Basterds, spielt jetzt ja eine wichtige Rolle. Tarantino ist so eine Art von Kino, die ich persönlich sehr mag. Und ich habe mir überlegt, dass ich ja seit kurzem jetzt hier Socio bin im Radio Contrabanda. Didi hatte mich dazu eingeladen und ich habe diese Einladung gerne angenommen, werde wahrscheinlich versuchen zumindest demnächst hier regelmäßig in der Sendung aufzutauchen, mal schauen, ob es klappt, ich bin mir nicht sicher. Die Filmvorschau, die ich mir hier überlegt habe, ist natürlich streng ausgewählt nach meinen persönlichen Vorlieben, denn jetzt habe ich endlich mal die Möglichkeit, das hier über den Äther zu schicken. Zwei Sachen gibt's ganz sicher, wo Didi und ich uns ziemlich sicher drauf freuen im neuen Jahr. Das ist, weil wir vielleicht beide uns gerne als Science-Fiction-Horror-Fans outen. Mad Max Fury Road, Furia in la Carre, der da mit Tom Hardy und Charlize Theron, eine Neuverfilmung, die irgendwie im Mai weltweit in die in die Kinos kommt. Und dann gibt's natürlich endlich die lang erwartete Fortsetzung, die Episode 7 von Star Wars, El Despertar de Fuerza, heißt der hier in Spanien. The Force Awakens. Aber ich will euch natürlich nicht hier mit diesem Mainstream-Zeug nerven. Das kann man ja eigentlich in jeder hiesigen Publikation nachlesen, dass diese großen Filme jetzt in die Kinos kommen im neuen Jahr. Ich habe mir noch ein paar Sachen überlegt, die ich persönlich finde, die man auf jeden Fall noch mitnehmen sollte, solange sie noch im Kino laufen. Einer meiner Favoriten aus dem vergangenen Jahr war Boyhood von Richard Linklater. Über den hatte Didi hier, glaube ich, schon mal gesprochen. Wer den noch nicht geschaut hat, sollte sich den vielleicht auf jeden Fall anschauen. Ein Muss, ein Muss. Wir hatten ihn hier ausführlich vorgestellt im Niemandsland. Ja, finde ich auch. Läuft zurzeit gerade im Kino mal da und die haben diese schöne Aktion mit einmal zahlen und alle Filme schauen. Das heißt, ab morgens um 11 macht, glaube ich, die Kasse auf und dann gibt's durchgehend Programm. Da läuft unter anderem dieser Film auch. Und ja, ich glaube, das werde ich dieses Wochenende mal machen. Mich so ein bisschen durch den aktuellen Film-Dschungel arbeiten. Ja, was gibt's noch zu sehen? The Zero Serum habe ich mir angeschaut von Terry Gilliam, den letzten Film. Terry Gilliam, 1985 Brasil. 1995 hat er nochmal nachgelegt mit 12 Monkeys und Zero Serum ist sozusagen der dritte Teil dieser Trilogie. Sehr ähnlicher Film, solltet ihr euch auf jeden Fall angucken, so ihr noch die Möglichkeit habt, den im Kino zu schauen. Ist ein Film, der auf die große Leinwand gehört. Ja, groß angeschrieben habe ich mir zwei Filme, die jetzt bereits gestartet sind, beziehungsweise nächste Woche an den Start gehen. Birdman von Alejandro Iñárritu, das Edward Norton und Michael Keaton in den Hauptrollen. Das ist auf jeden Fall ein Film, den ich mir fest auf den Zettel geschrieben habe. Und ganz, ganz toll finde ich Leviathan. Ein russischer Film, Cannes-Gewinner im letzten Jahr fürs beste Drehbuch. Wartet seitdem auf einen Kinostart und ich bin ganz froh, dass wir den hier endlich zu sehen bekommen. Ist ein Polit-Thriller mit einer ganz außergewöhnlichen Bildgestaltung und der läuft seit dem 1. Januar hier in Spanien in den Kinos. In Deutschland kommt er, glaube ich, im März in die Kinos. Ein richtig geiler, hochkarätiger 2,5-Stunden-Thriller, Leviathan. Ja, seit vorgestern ebenfalls in den Kinos, Cold in July, ein ganz toller Thriller im 80er-Jahre-Look und ganz besonders freue ich mich auf den Start am 16.01. von The Babadook, Es ist ein Horrorfilm aus Australien, auf den ich unsere Hörer an dieser Stelle auch ganz dringend nochmal hinweisen wollte. Das wären so, sag ich mal, meine Favoriten fürs neue Jahr. Werner hat da noch einen Film auf dem Zettel, über den wir uns schon im Vorfeld unterhalten hatten, auch seit vorgestern im Kino, Messi von Alex de la Iglesia. Ja, den würde ich dir in Zukunft mal überlassen. Wir wollen uns den beide anschauen. Wir haben es beide nicht geschafft, vor der Sendung da reinzugehen, aber ich denke, das ist auf jeden Fall eine Bank. Ja, es gibt noch eine ganze Menge andere spannender Sachen hier in den Programmkinos in Barcelona zu sehen. Ich finde ja auch immer wichtig, bei dem Kinobesuch ein bisschen mit dazu beachten, welches Kino man dafür auswählt. Weil leider mit der Umstellung auf digitales Kino nicht alle Programmkinos und Leinwände automatisch dadurch an Qualität gewonnen haben. Bei einigen muss man sich sogar richtig ärgern. Sehr gerne gehe ich nach wie vor ins Cinemal da, das habe ich bereits erwähnt. Und bei meiner Recherche eben zu den Kinos hier in Barcelona ist mir aufgefallen, dass im vergangenen Herbst zwei neue Kinos an den Start gegangen sind. Das Texas ist ein ganz tolles, kleines Programmkino. Solltet ihr auf jeden Fall mal im Netz schauen, was da so gezeigt wird. Und es gibt eine Gruppe von Leuten, die sich Phenomena Experience nennt. Was sich dahinter verbirgt, ist eine kleine Gruppe von Kinoliebhabern, die seit ein paar Jahren hier in Barcelona regelmäßig Veranstaltungen machen. Genre-Kino, ganz klassisch, Filme aus den 80er, 70er und teilweise auch noch 90er Jahren. Und die haben jetzt ein kleines Kino in der Calle San Marina Claret gemietet. Ich glaube, erstmal ist es programmiert bis zum 11. Januar, also ihr habt noch eine Woche Zeit, da hinzugehen. Heute Morgen war im El Periódico zu lesen, dass sie nächste Woche das Fenster zum Hof von Alfred Hitchcock unter anderem zeigen. Ganz toller Film und das Besondere ist eben, dass sie das in alten 35mm Original-Kinokopien machen. Noch bis zum 11. Januar. Wer mehr wissen will, schaut mal im Netz. phenomena-experience.com. Ich habe für morgen Sonntagnachmittag 18.30 Uhr mir den amerikanischen Superheldenfilm Superman rausgeguckt, den Klassiker mit Christopher Reeves. Ja, also wer den Film liebt und das Kino, der ist da, glaube ich, ziemlich gut aufgehoben. Also ich werde mich da in nächster Zeit öfter blicken lassen. Werner hat hier noch ein paar Sachen rausgesucht, sehe ich. Unter anderem die Filmotheka, ne? Wenn du sagst, ihr habt noch so und so lange Zeit, um den oder denjenigen in den anderen Film zu sehen. Zeit haben wir massenhaft, aber kein Geld, also mindestens ich, ne? Und zu dem Thema Messi, der Film über Messi, ich bin zwar ein Fan von Messi, aber ich habe mir das jetzt nochmal in Ruhe überlegt. Also ich werde mir den Film nicht angucken, also mindestens nicht im Kino. Ich gucke mir den Messi lieber morgen Abend an um 9.30 Uhr, wenn der Barça in San Sebastian gegen die Real Sociedad spielt. Also auf dem Rasen finde ich den einfach besser. Und aus dem gleichen Grund Knete. Ja, was kostet es denn heutzutage so im Durchschnitt ins Kino zu gehen? 7, 8 Euro, je nachdem, wann und wo. Also ich rauche ja weiter, wie ich gesagt habe, und da geht halt das Geld dann raus. Ja. Nee, deshalb habe ich mir gerade für morgen Abend noch einen anderen Film rausgesucht, der gratis ist, umsonst, beginnt um 19 Uhr. Also den kann ich mir dann angucken und danach gehe ich dann Fußball gucken. Das ist wieder mal in Bank Expropiat, da oben in der Travesera de Gracia, 181, Ecke Torrentaloya, gegenüber vom Markt, um 19 Uhr. Der Film heißt Cenizas del Cielo, Asche vom Himmel, also wahrscheinlich kein ganz großartiger Film, aber doch ein nettes Filmchen von José Antonio Quirós. Da geht es darum, dass ein Schotte, der im Grunde Reiseführer schreibt, er fährt mit seinem Wohnwagen nach Spanien zu diesem Behufe und ich glaube nach Asturien. Und dort lernt er dann Federico kennen, einen Bauern, der im Dorf wohnt, in der Nähe vom Kraftwerk. Und jetzt hat er gelesen, dass auf dem Klimagipfel in Kyoto wieder beschlossen wurde, das Klima zu retten. Und der meint jetzt dann, dass das Kraftwerk geschlossen wird. Und also da geht es um die Leute in dem Dorf, die sozialen Beziehungen, Fischer, eine alleinstehende Mutter mit zwei Kindern, ein Paar, das glaubt, es kriegt deshalb keine Kinder wegen der Kontamination vom Kraftwerk und so weiter. Und nach beginnt sich dann der Reiseführerschreiber da einzuklinken in diesen Kampf des Dorfes gegen das Kraftwerk. Wie gesagt, vielleicht kein ganz großartiger Film, aber eben doch billig, kostet nichts. Und dann darf man hinterher, wenn man will, freiwillig eine kleine Spende machen, um auch eben dieses Stadtteilzentrum zu unterstützen. Bank Expropriat, die nach wie vor bedroht sind von Räumung. Ja, vielleicht sagen wir noch mal ganz kurz für unsere Hörer, die nicht in Barcelona leben, die Bank Propietat ist ein besetztes Gebäude, ein Bankoffice eigentlich, das besetzt wurde vor wie langer Zeit? Ist das jetzt schon her? Drei Jahre. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Location. Und die Filmprojektion ist auch für, sage ich mal, so ein Hausbesetzer-Café eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich mal auch dazu sagen. Und wie du bereits erwähnt hast, Werner, finde ich natürlich auch immer den Eintrittspreis bei der Entscheidung, ins Kino zu gehen, spielt das eine wichtige Rolle. Deswegen hatte ich auch das mal da schon erwähnt, die diese schöne Aktion haben. Im Boliche hatte ich mir rausgeguckt, da läuft dieser von mir bereits erwähnte Film Leviathan. Sowohl der als auch Cold in July und Leo Messi, der Film, die haben dem auch im Programm, das Kino heißt Boliche, und die haben sowohl so eine Aktion, dass man einmal zahlt und zwei Filme gucken kann für das Geld. Eintrittspreis ist, glaube ich, 6 Euro oder 6,50. Und das, finde ich, geht auch. Also so, ich finde das ganz schön, wenn sich die Kinobetreiber hier auch mal überlegen, dass sie in einem Krisenland Kino machen und dass sich fast kein Schwein mehr das leisten kann, hier ins Kino zu gehen, und darauf zu reagieren ist mehr als richtig. Es gibt ja hier so Aktionen wie El Día del Espectador, da kann man dann für 2, 3, 4 Euro ins Kino gehen. Dann, Werner, zückt deinen Rentnerausweis, da kriegst du immer Prozente und einen Rabatt und eine Ermäßigung. Da würde ich nachfragen, zum Beispiel in den Boliche-Kinos oder in anderen Kinoketten, gibt es immer Rabatt und Ermäßigungen für ältere Herrschaften. Damit will ich nicht sagen, du wärst alt, aber doch ein bisschen angegraut. Und da hat man dann doch ein paar Vorteile. Natürlich bin ich alt. Aber gut, wenn wir schon uns in dieser Preislage bewegen, dann noch ein Hinweis auf die Filmoteca hier in Barcelona. Jetzt in der nächsten Woche, da gibt's schon ab Nachmittag 16 Uhr Filme, dann um 18 Uhr, dann um 20 Uhr, auch zu reduzierten Preisen, 4 Euro im Prinzip, aber dann, wie gesagt, mit Bibliotheksausweis, Rentnerausweis, Studentenausweis, nur 3 Euro. Und da sind eben auch sehr fantastische Filme dabei. Natürlich ältere, zum Beispiel im Laufe dieser kommenden Woche jetzt Casanova de Federico Fellini, West Side Story, Dr. Jekyll and Mr. Hyde und dann eine neue Sache, eine Autobiografie zu Nicolae Ceausescu, Rumänien. Augenblick, Autobiografie hast du gesagt? Ja. Er hat also selber sein Leben beschrieben und das wurde dann verfilmt. So ist es angekündigt, Autobiografie. Der läuft im Rahmen der rumänischen Filmreihe, die jetzt gestern in der Filmothek angefangen hat. Es laufen ein paar richtig spannende Filme. Die habe ich jetzt leider nicht im Kopf, aber zum Thema alte Filme für alte Männer habe ich hier noch was im Kopf. Und zwar habe ich mir vorgemerkt für heute Abend 19.30 Uhr. Back to the Future, ein Science-Fiction-Klassiker von Robert Zemeckis. Michael J. Fox, unglaublich toll in der Hauptrolle. Der läuft heute Abend um 19.30 Uhr. Auch in der Filmothek? In der Filmothek habe ich mir zumindest aus der Hüfte so in meinem Hinterkopf hier zurechtgelegt. Ich habe kein Programm in der Hand, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn ihr nachschaut auf der Website, dann werdet ihr sehen, heute 19.30 Uhr. Genau. Hier kreist weiter die Niels Koppbruch Tribute-Scheibe auf meinem Plattenteller. Die kreist und wartet ungeduldig auf eine Aktivierung. Bammel, Track 10. Wer spielt? Wer singt? Uff, der erwischt mich hier auf dem falschen Fuß. Ich habe noch nicht so viel Radioerfahrung wie diese beiden alten Herren, die hier neben mir sitzen. Danke für das. Wir haben Fehlfarben, Heimweh heißt der Song. Jo, also, es geht los. Fehlfarben, Heimweh. Tribute to Niels Koppbruch und Fink. Kinder im Garten, alle singen gleich. Neues Hemd, neue Namen, alles dreht sich im Kreis. Du kannst nicht mehr schlafen. Das ist Heimweh, ich weiß. Geerbt ist der Garten und die Blumen stehen reich. Ein Kranz für die Toten. Großvaters Zeit und ein Strauß für die Vase, das ist Heimweh, ich weiß. Heimweh. Das ist Heimweh. Heimweh, ich weiß. Der Kuckuck ruft Kuckuck, wie immer im Wald. Man wäscht Blut in die Ecke, überall gleich. Und gestern und heute, das ist Heimweh, ich weiß. Heimweh. Das ist Heimweh. Heimweh, ich weiß. Kameras schwenken durch den Darm unserer Zeit. Menschen sehen Menschen und Menschen und Menschen. Und du siehst dich im Spiegel. Das ist Heimweh, ich weiß. Barcelona, Alabanda. Yeah, yeah. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 3. Januar 2015. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Beginnen wir einmal mit den 100-Sekunden-Nachrichten, übernommen aus der ARD. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Flüchtlingsschiff erreicht Italien. Die Küstenwache steuerte den Frachter mit 450 Menschen an Bord in den Hafen von Corigliano Calabro. Dort wurden die Flüchtlinge versorgt, unter ihnen viele Frauen und Kinder. Das führerlose Schiff war am Donnerstagabend vor der italienischen Küste gesichtet worden. Große Wrackteile der abgestürzten Air Asia-Maschine gefunden. Wie der Einsatzleiter erklärte, habe man Trümmer des Airbus A320 am Meeresgrund entdeckt. Die Maschine mit 162 Menschen an Bord war vor einer Woche aus ungeklärter Ursache ins Meer gestürzt. 30 Tote wurden bislang geborgen. USA verschärfen Sanktionen gegen Nordkorea. Nach Hackerangriffen auf die Filmproduktionsfirma Sony Pictures hat die US-Regierung weitere Strafmaßnahmen verhängt. Sie richten sich gegen nordkoreanische Institutionen sowie 10 Regierungsvertreter. Die USA machen Nordkorea für die Computerattacken verantwortlich. Pyongyang bestreitet dies. Demonstrationen gegen ungarische Regierung. In Budapest haben erneut tausende Menschen gegen die Politik von Ministerpräsident Orbán protestiert. Redner beklagten unter anderem den Abbau von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Seit Ende Oktober gibt es in Ungarn regelmäßig Proteste gegen die Regierung. Buschbrände in Australien außer Kontrolle. Im Süden des Landes sind tausende Anwohner aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Starker Wind und große Hitze fachen die Feuer an. Die Behörden rechnen damit, dass es Tage dauern wird, die Flammen einzudämmen. Das Wetter? Heute wechselhaft mit Niederschlägen, in der Mitte bis in die Niederungen Schnee. Vom Südwesten bis ins höhere Bergland Regen und teils stürmisch 0 bis 10 Grad. Ist natürlich beängstigend, diese neue Methode der Flüchtlingspolitik der Schleuserbanden, die Geisterschiffe. Das hat, glaube ich, im Moment eine neue Dimension erreicht, die uns überhaupt nicht gefällt. Man sollte diese Leute legal versorgen mit allem, was sie brauchen, und sie nicht solchen Gemeinheiten aussetzen wie diesen Geisterschiffen, wo sie dann oft tagelang auf dem Meer herumtreiben und viele dann auch verhungern, verdursten, über Bord fallen oder sterben oder sogar von einer brutalen Frontex-Küstenwache versenkt werden. Auch solche Fälle hat es gegeben. Es ist natürlich viel passiert die letzten 2 Wochen, während Niemandsland auf Reisen war. Es geht wie immer dieses Jahr auch wieder um das Thema Datenschutz. Es wird immer schlimmer und immer ärger, seit eine CIA-Agentin in der EU-Kommission sitzt. Als Datenschutzbeauftragte ist es mit dem Datenschutz natürlich nicht weit her. Da wird nicht viel gemacht. Die schlechte Nachricht also, NSA und GCHQ knacken verschlüsselte Kommunikationen im Internet. Das ist bekannt, das weiß jeder, aber wir wissen nicht, in welchem Maße und wie viel. Das haben wir übrigens Snowden zu verdanken. Mit großem Einsatz und großem Erfolg knacken die also alles, was unser einer so verschlüsselt. Das zeigen Dokumente Edward Snowdens, die der Presse zugespielt wurden. Die gute Nachricht, es sei dennoch möglich, Daten zu schützen, das schreibt der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche, und fährt dann fort und führt aus. Verschlüsselung, die Nutzung mathematischer Methoden, um Kommunikation vor Ausspähung zu schützen, wird für elektronische Transaktionen aller Art genutzt, von Regierungen, Firmen und privaten Nutzern. Aber ein Blick in die Archive des Whistleblowers Edward Snowden zeigt, nicht alle Verschlüsselungstechniken halten, was sie versprechen. Skype zum Beispiel, das von 300 Millionen Menschen genutzte Programm zum Videotelefonieren, wird als sicher gepriesen. In Wahrheit gibt es diese Sicherheit nicht. Dauerhafte Skype-Sammlung begann im Februar 2011, so steht es in einem NSA-Schulungspapier aus dem Snowden-Archiv. Das heißt, alles Leute, was sie über Skype sagt, wird gesammelt, gespeichert und irgendwann von einem Algorithmus ausgewertet und, wenn ihr Pech habt, irgendwie auch gegen euch verwendet. Bammel hatte ja vorhin den Film Brasil erwähnt, wo diese Zukunft eigentlich beschworen wurde, wo dieser Heppel oder Keppel dann durch einen vertauschten Buchstaben von einem Antiterrorkommando gefasst und verschleppt wird und irgendwie nie mehr auftaucht in dem ganzen Film. Und sowas kann natürlich passieren, wenn ein Algorithmus dafür zuständig ist, ob jemand von Drohnen abgeknallt werden soll oder in Zukunft unschädlich gemacht werden soll oder nicht. Darum geht's also auf lange Sicht. Das ist gefährlich und das ist eine Science-Fiction-Realität, die wir jetzt schon haben. Knapp ein halbes Jahr später, im Herbst 2011, meldeten die Spione laut diesen Unterlagen von Snowden Vollzug. Daten von Skype sind seither für die Überwachung zugänglich. Software-Gigant Microsoft, dem Skype gehört, erklärte dazu, wir versorgen Regierungen nicht mit direktem oder freiem Zugang zu Kundendaten oder Codierungsschlüsseln. Haha, das ist offensichtlich nur ein Teil Dementi. Direkte und bezahlte Übermittlung der Kommunikation der Skype-Nutzer ist damit nicht ausgeschlossen. Fazit: Skype ist und wird überwacht und da wird alles gesammelt. Für die NSA ist Kommunikation, wenn sie verschlüsselt abläuft, ein einziges Ärgernis, das sagt der Spiegel. In einem internen Schulungsdokument, das der Spiegel einsehen konnte, fragt der Referent, wussten Sie, dass allgegenwärtige Verschlüsselung im Internet eine große Bedrohung für die Fähigkeit der NSA darstellt, Aufklärung in Datennetzen zu betreiben oder feindliche Schadsoftware zu bezwingen? Das heißt, die Spitzler, diese supergigantische 3.0 globale Stasi, beschwert sich, dass die Leute ihre Nachrichten verschlüsseln und die haben dann mehr Arbeit, um uns auszuspitzeln. Toll. Aus dem Snowden-Dokument oder aus den Snowden-Dokumenten, das sind ja Millionen, lässt sich ersehen, welche Verschlüsselungsverfahren wohl noch sicher sind und welche von der NSA geknackt wurden. Der Spiegel führt jetzt auf, welche Verfahren noch einigermaßen sicher sind. Es ist ein langer Artikel, der geht über 6-7 Seiten, ist spannend zu lesen und für alle Kryptologie-Fans sehr zu empfehlen, weil da hat man einen kleinen Überblick, was im Moment geht, was nicht. Und wer sich wirklich schützen will, seine Privatsphäre, der sollte erstmal zu einer Krypto-Party in seiner Nachbarschaft gehen, zu einer Verschlüsselungsparty, die wird nämlich angeboten in Deutschland. Und natürlich auch versuchen, seine persönlichen Daten zu schützen vor dieser globalen Stasi 3.0. Kanzlerin Angela Merkel und ihr Kabinett nutzen Kryptotelefone. Soweit ist es nun gekommen. Und die Bundesregierung fordert auch die Bürger auf, sich zu schützen. Es ist auch bekannt, dass die Bundesregierung alte Schreibmaschinen aktiviert hat. Man redet da so von 20 bis 100 Schreibmaschinen. Es wird wieder auf Papier getippt. Es werden mit Blaupause Abzüge gemacht, damit ja nichts, was nicht abgespitzelt werden soll, elektronisch durch irgendein Gadget abgelesen werden kann. Das heißt, Mobiltelefone, Tablets, Computer, all das wird natürlich Tag und Nacht überwacht. Wenn also etwas wirklich Wichtiges ist, sollte man das mit der Hand schreiben, wie Snowden auch im Hotelzimmer gemacht hat, mit den Journalisten, mit Frau Laura Poitras und Herrn Greenwood. Und das sollte man den Leuten empfehlen. Leute, schreibt einfach mehr Briefe. Schreibt mit der Hand, kauft euch einen schönen Tintenfüller und schreibt schöne, wunderbare Briefe auf tollem Briefpapier. Ja, Bammel? Schreibst du noch Briefe? Ich persönlich bin ein großer Fan davon. Ich schreibe regelmäßig an meine Freunde und Bekannten in Deutschland kleine Postkärtchen, beklebt mit bunten Bildchen und so. Das macht großen Spaß. Und die große, gute alte Schreibmaschine mal wieder aus dem Schrank zu holen, gerade um den Datenräubern aus unseren Regierungskreisen entgegenzuwirken, finde ich auch eine schöne Idee eigentlich. Zum Jahreswechsel nehmen sich die Leute immer wieder vor, irgendwie gesünder zu leben. Die meisten Leute wollen dann fit werden, das Rauchen aufgeben, weniger Alkohol trinken. Und für diese Leute kommt jetzt eine Fitnesswelle. Woher kommen die Fitnesswellen? Natürlich aus den USA. Also Fitness. Und jetzt kommt CrossFit. CrossFit ist unbedingt zu empfehlen. CrossFit heißt Training bis zum Umfallen. Das ist ein Programm, das die USA für ihre Sturmtruppen und Soldaten entwickelt hat. Das nennen die CrossFit. Und CrossFit ist Mitte der 90er Jahre, also wie gesagt, in den USA entstanden. Ein ehemaliger Sporttrainer, ein gewisser Greg Glassman, hat das Konzept entworfen und daraus eine Marke gemacht. Studios können die Trainingsmethode und den Namen übernehmen, sollen aber eine Lizenzgebühr von $3,000 pro Jahr locker machen. Mittlerweile haben weltweit rund 15.000 CrossFit-Boxen eröffnet. Die heißen Boxen. Also ich stelle mir vor, eine Kiste, da geht man rein und trainiert da irgendwie bis zum Umfallen mit Hanteln, Liegestützen, Kniebeugen. Also es ist nichts Neues. Das kann jeder zu Hause selber machen, wenn er Lust hat. Man braucht diese CrossFit-Studios nicht, aber die preisen das, was aus den USA kommt, natürlich dann immer als die Sensation an, heiße Luft in teuren Dosen. Gut, also darin trainieren unter anderem Gruppen von Soldaten der US-Armee, des kanadischen Militärs und der dänischen königlichen Leibgarde. Das ist toll. In Deutschland gibt es etwa 150 Boxen, die meisten davon in Großstadtregionen wie Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main oder München. Jeden Monat eröffnen neue und das trotz teils hoher Mitgliedsgebühr. Die meisten Teilnehmer zahlen mehr als 100 Euro im Monat. Gut, worum geht's da? Was wird da gemacht? Also der Kern der Übungen ist Workouts of the Day, heißt das. Das ist immer gut. Kurz WODs. Die Zeiten werden gemessen, die Wiederholungen gezählt. Die Übungen tragen Frauennamen. Cindy steht für 5 Pull-Ups. Pull-Ups sind Klimmzüge. 10 Push-Ups, das sind Liegestütze. Und 15 Squats, das sind Kniebeugen. Zu schaffen sind so viele Durchgänge wie möglich in 20 Minuten. Also das kann sich jeder 12-Jährige ausdenken, zu Hause machen. Aber wie gesagt, es kommt aus den USA und es gibt da auch extra Klamotten für. Da gibt es diese CrossFit-Schuhe, CrossFit-Boots, CrossFit-Outfit, Casualwear und diese ganzen Geschichten. Die haben also Frauennamen. Deutlich härter ist Nancy. Zuerst sind 400 Meter zu laufen und anschließend 15 Kniebeugen zu absolvieren und dabei gut 40 Kilogramm Gewicht über den Kopf zu stemmen. Und das Ganze 5-mal hintereinander und so schnell wie es geht. Die härteren und intensiveren Übungen sind die Hero WODs. Sie tragen natürlich Namen gefallener US-Soldaten. Diese Durchsage ist ohne. Gut, meine Damen und Herren, dieser Quatsch kommt nach Deutschland. Es gibt schon 150 Boxen, da gehen Leute für 100 Euro im Monat rein und machen das, was sie woanders gratis selber machen könnten. Was sagen wir dazu? Ja, vielleicht kannst du mir mal ganz kurz erklären, was da der Unterschied ist zwischen einem normalen Knastaufenthalt und dem Besuch einer solchen Box, außer dass man extra was dafür bezahlt. Der Unterschied ist, Sträflingskleidung, Gute Frage, Mama. Der Unterschied ist, dass das den Leuten verkauft wird als was Neues, als was Tolles und dass, tja, wieder eine Null geboren ist und diese Null hat natürlich wieder jede Menge Anhänger. So sieht's aus in unserer schönen neuen Welt. Gut, also, wie gesagt, jetzt gibt's keine Ausrede mehr. Wer fit werden will, kann dahin. Machen wir weiter. Das nächste Thema ist moderne Sklaverei. Wir wissen, dass Papst Francisco sich gegen die moderne Sklaverei ausgesprochen hat. Mit Recht. Dieser Mann erstaunt einen natürlich immer wieder. Der hat einen Diskurs wie der Sprecher von Podemos, Pablo Iglesias, oder wie die Leute von Syriza oder wie Sarah Wagenknecht. Er spricht also genauso und prangert dieselben Sachen an. Man könnte sagen, einer von uns. Eine Studie aus den Niederlanden hat Menschenrechtsverstöße bei Spinnereien in Südindien aufgedeckt. Die Fabriken produzieren Garn und Vorprodukte auch für große Textilkonzerne wie H&M und C&A. Die niederländische Organisation SOMO, die die Aktivitäten internationaler Konzerne unter die Lupe nimmt, befragte 150 Textilarbeiterinnen. Viele von ihnen waren zwischen 15 und 18 Jahren alt. Allein die Beschäftigung unter 18-Jähriger im Textilsektor ist ein Verstoß gegen internationale Arbeitsrechtskonventionen. Indien hat entsprechende Regeln allerdings nicht ratifiziert. Viele der jungen Frauen bekommen laut der Studie zudem keinen Arbeitsvertrag und müssen in betriebseigenen Unterkünften leben, die sie nicht verlassen dürfen. Auf dem Falkland? Naja, ist wie in Katar. Mit einem einzigen beim Schuss. Bau der Fußballstadien für die Fußball-WM. Der Bericht zeigt, dass die Spinnereien von Zwangsarbeit und Menschenhandel profitieren, sagt die Aktivistin Gisela Burgstedt von FEMET, dem deutschen SOMO-Partner. Junge Frauen würden weiter nach dem umstrittenen Sumgali-Prinzip in die Betriebe vermittelt, um sich in Schuldknechtschaft ihre Heiratsmitgift zu verdienen. Das ist natürlich ganz hart. C&A und H&M Unter anderem bestätigen zwar, Ware von einzelnen der fünf untersuchten Spinnereien verarbeitet zu haben, beide Unternehmen betonen aber, das Sumangali-Prinzip nicht zu akzeptieren und inzwischen auch Spinnereien zu überprüfen. Ja, der Papst, ob er, dieser neue Papst da, ob der jetzt einer von uns ist oder nicht, lassen wir es mal dahingestellt. Es gibt ja auch andere Leute, ich kann mich erinnern, da wo er gerade gewählt wurde und dann sein Amt angetreten hat, gab es Leute aus Argentinien, die das nicht so klar gesehen haben, weil sie eben mitgekriegt haben, seine Zeit unter der Militärdiktatur in Argentinien, wo er Bischof war dort und wo er also zum Beispiel nicht, was er hätte tun können damals von seiner Stellung her, nicht Priester verteidigt hatten, die in den Stadtteilen mit den armen Leuten gearbeitet haben und die von der Militärdiktatur unterdrückt wurden oder teilweise sogar gefoltert und ermordet wurden. Da hat er sich also offenbar vornehm zurückgehalten. Aber gut, eines muss man zugeben, sein Diskurs, seit er da im Amt ist, das ist zum ersten Mal, dass man solche Töne hört aus der katholischen Kirche. Ne? Früher ging es immer nur um das Seelenheil, und dass jetzt mindestens er solche Sachen deutlich anspricht, das ist doch immerhin schon mal ein kleiner Fortschritt. Ja, ich finde es auch enorm, dass ein Papst so etwas thematisiert, dass ein Papst auch Bischöfe zur Verhaftung freigibt, Päderasten, die jahrzehntelang Kinder missbraucht haben, die endlich freigibt, damit die weltliche Macht ihren Arm nach ihnen ausstreckt und diese Burschen, diese Schweinehunde, in den Knast bringt, wo sie hingehören. Das ist schon mal gut. Das ist ein Fortschritt, würde ich mal sagen. Ein weiteres Thema, das die Presse in Deutschland beschäftigt, sind Obamas Todeslisten. Im Zusammenhang mit den Kampfeinsätzen am Hindukusch in Afghanistan, die jetzt angeblich zu Ende gehen und dann doch nicht, zeigen geheime Dokumente der NATO, die Amerikaner und Briten jagen alles, was irgendwie verdächtig ist, Taliban zu sein, skrupelloser als bisher bekannt. Auch Drogenhändler waren zum Abschuss freigegeben. Nun wird ein Fall beschrieben von einem Afghanen, der den Decknamen Drobi trägt, der ein Talib sein soll, a Talib, wie die Amis sagen. Der läuft unter dem geheimen Codenamen Dudi also. Und der hat die Nummer 3673 auf der NATO-Skala der abzuknallenden Individuen weltweit. Um 10.17 Uhr hat die Einsatzzentrale Dodi identifiziert. Allerdings ist die Sicht schlecht, der Kampfhubschrauber muss noch eine Runde drehen, dann feuert der Schütze eine Hellfire-Rakete ab. Doch während des Manövers hat er den Mullah aus den Augen verloren. Die Rakete trifft nicht den Talib, sondern einen Mann und dessen Kind. Der Junge ist sofort tot, der Vater schwer verletzt. Als der Pilot merkt, dass er die Männer verwechselt hat, gibt er, Achtung, nicht etwa Hilfe-Hilferufe von sich, sondern nochmal 100 Schuss aus seiner 30mm Bordkanone auf Dudi ab und verletzt ihn lebensgefährlich. Das klingt alles hart und zynisch, aber das ist die Realität, meine Damen und Herren, und nicht irgendeine Science-Fiction-Geschichte. Das Kind und sein Vater sind zwei von vielen Opfern der schmutzigen Geheimoperationen, die die NATO jahrelang am Hindukusch und seit Jahren am Hindukusch durchführt. Ihr Schicksal ist in vertraulichen Dokumenten der NATO beschrieben, die der Presse mittlerweile zugespielt wurden. Die Dokumente der ISAF-Truppen sowie der Geheimdienste NSA und GCHQ stammen unter anderem aus dem Bestand von Edward Snowden. Wir sind also wieder da, wo wir eingangs dieser Nachrichtensendung auch waren, beim Datenschutz bzw. beim Nicht-Datenschutz, bei der Erfassung aller Menschen auf dieser Welt und dann bei den berühmten Todeslisten, die wahrscheinlich nur der Anfang sind von einem globalen faschistischen Cyber-Regime, das irgendwann, wenn wir nicht aufpassen und wenn wir es natürlich nicht verhindern, die Welt zu einem neuen Ort des Schreckens machen wird. Wie gesagt, diese Dokumente umfassen erstmals die komplette Liste der westlichen Allianz für das Targeted Killing in Afghanistan. Die Unterlagen zeigen, dass die tödlichen Angriffe nicht nur als letztes Mittel eingesetzt wurden, nein, nein, um Anschläge zu verhindern, sondern zum Alltag im afghanischen Guerillakrieg gehören. Das heißt, die knallen da Hinz und Kunz ab. Die Liste, auf der teilweise und zeitweise 750 Personen standen, belegt nun erstmals, dass die NATO nicht nur auf den Führungskreis der Taliban zielte, sondern auch die mittlere und untere Ebene im großen Stil ausschaltete. Das heißt, aus der Luft und aus der Ferne abknallte. Gerade wenn man jung ist. Was dann da an Kollateralschäden entstand, das erfahren wir meistens dann durch Bilder, wo am Hindukusch irgendwo auf einem Dorf eine amerikanische Fahne verbannt wird und tumultartige Massen zu sehen sind. Und dann heißt es immer, die sind fanatisch, die wollen den Westen bedrohen, die wollen uns umbringen. Weitere Themen im Niemandsland in dieser Woche. Eine kleine Fußnote. 1569 Delfine sind an der Atlantikküste der Vereinigten Staaten seit Juli vergangenen Jahres verendet. Ursache für das große Sterben unter den beliebten Meeressäugern ist ein Moribili-Virus, wie sich jetzt herausgestellt hat. Ein Erreger, der eng mit dem Rinderpestvirus verwandt ist. Der Exitus könnte sogar noch drastischere Ausmaße annehmen. Ein Großteil der Delfinpopulation an den Florida Keys sei in Gefahr, warnt der führende Veterinärmediziner des Georgia Aquariums Gregory Bossard. Ein Blick in die Internetpresse. Werfen wir mal einen Blick auf die Taz. Die Taz kommt heute an die Internetkioske, möchte ich mal sagen, mit einer Reportage über die CO2-Emissionen. Die sind gesunken, da heißt es ganz offiziell 1% Hoffnung. 2014 sind die deutschen Kohlendioxid-Emissionen endlich mal gesunken. Das widerlegt das gefährliche Argument gegen die Energiewende. Dann gibt es in der Tat einen Essay zum Thema Atompolitik in der Ukraine, der Traum vom Nuklearen. Das Land ist heute noch vom Erbe der Sowjetunion geprägt. Die Begeisterung für Atomkraft hat die politischen Umbrüche bruchlos überdauert, heißt es da. Da schreibt Herr Erhard Stölting zum Thema. Wen es interessiert, der sollte da reinlesen. Sekundärliteratur zu Thomas Piketty, den hatten wir ja hier erwähnt. Es gibt eine neue Literaturgattung, die Piketty-Zusammenfassung. Wem das Original zu anstrengend ist, kann sich darüber anders informieren. Dann kommt die Taz mit einem Bericht über eine Frankfurter Rapperin, die heißt Schwester Eva. Ich kriege das allein hin, Alter. Schwester Eva, einst Prostituierte, jetzt Rapperin. In ihren Songs ist sie ganz authentisch, Abzocke, Härte, Coolness. Was sie vertont, hat sie erlebt. Dann gab es einen Vorfall bei der Pegida-Demo. Da gab es einen Angriff unter Applaus. In Dresden sollen Pegidisten, so heißen die mittlerweile, migrantische Jugendliche angegriffen haben. Das sind Wörter, ne? Migrantische Jugendliche und Pegidisten. Wer hätte das gedacht? Eine Strafanzeige wollte die Polizei jedoch nicht aufnehmen. Schauen wir da mal rein, was da passiert ist. Also dunkles Pfeilchen und geprellte Rippen, die Verletzungen von Wader, Nachname ist der Taz bekannt, sind die sichtbaren Spuren des Angriffs in Dresden. Er fand nach der letzten Kundgebung der Pegida am 22. Dezember 2014 statt. Die 15-jährige Wada gehörte zu einer Gruppe Jugendlicher mit Migrationshintergrund. Der Übergriff geschah unter dem Applaus von Passanten, sagt Danilo Starosta vom Kulturbüro Sachsen. Eine Anzeige wollte die Polizei nicht aufnehmen, berichtete er, sie glaubten ihr nicht. Über 17.500 Demonstranten nahmen am 22. Dezember an dem 10. Abendspaziergang der Pegida teil. Die Aktion war gegen 20.30 Uhr gerade zu Ende, als etwa 50 Männer und Frauen in die Zentrumgalerie kamen. Hier im Shoppingcenter war Wada mit etwa 30 Jugendlichen im Alter von 15 bis 20 Jahren zum Weihnachtseinkauf verabredet. Das Zentrum ist als Treffpunkt von jugendlichen Migranten bekannt, sagt Starosta. Im Gebäude vermummten sich die Pegida-Anhänger, die Schals und Bekleidung vom Fußballverein Dynamo Dresden trugen, und griffen die Jugendlichen an. Scheißkanacken, schimpften sie und riefen, wir sind das Volk. Die Angreifer waren mit Messern, Schlagstöcken, Pfefferspray und Tasern bewaffnet. Ja, so viel zu Deutschland und also ich finde, wir sollten noch mal kurz was sagen zu dem, was Bammel am Anfang angesprochen hat, wie es hier in Spanien aussieht. Das fing ja schon 1910 spätestens an, ja, wo die Krise also schon, die sogenannte Krise schon voll angefangen hat und durchgeschlagen hat, dass uns damals Zapatero und dann Rajoy immer und immer wieder erzählt haben und die verschiedenen Finanz- und Wirtschaftsminister, dass jetzt endlich das Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist und die grünen Knospen am Baum der Ökonomie jetzt wieder aufgehen. Und jetzt hat also Rajoy vor ein paar Tagen noch eins draufgesetzt und hat definitiv gesagt, die Krise ist vorbei. Und Spanien ist nicht mehr der Patient, sondern gehört jetzt zur Vorhut in Europa. Ja, vor wem hat er das gesagt? Er saß da vor der Crème de la Crème der spanischen Unternehmerschaft im Sitz des Arbeitgeberverbands. Und da merkt man dann eben, dass dieses Jahr Wahlen sind und dass praktisch der Wahlkampf jetzt schon begonnen hat. Wenn die Wahlen stattfinden, können sie frühestens im November stattfinden. Aber es gibt technisch die Möglichkeit, es auch noch mal rauszuschieben bis Januar oder Februar nächsten Jahres. Gut. Er muss das natürlich irgendwie untermauern und verkündet dann groß und stolz, wir können es uns jetzt leisten, die Lohn- und Einkommensteuer zu senken. So hat er die Wahl gewonnen mit diesem Versprechen und hat dann natürlich genau das Gegenteil getan. Und jetzt kommt er wieder damit an. Und tatsächlich aber, wie sich's gehört, hat er dann die unteren Einkommen, die kriegen weniger abgezogen, aber die höheren Einkommen sehr viel weniger. Ja. Oder dann so ein Versprechen, dass die Unternehmen jetzt weniger Körperschaftssteuer zahlen müssen. Von 30% auf 28% wird die runtergesetzt. Und bei den kleinen Unternehmen vielleicht sogar auf 20%. Aber natürlich, das ist dann positiv, wenn die Unternehmen diesen Gewinn weitergeben an die Verbraucher, also die Preise reduzieren. Wenn sie das nicht tun, dann ist es natürlich für die gut, aber nicht für uns, für die Kunden. Gut, also das stellt er sich so hin und erzählt das und sagt dann noch, ja, die Krise ist vorbei, aber die Leute, die merken das nicht so richtig. Und das ist ja auch kein Wunder, weil die Löhne und die Gehälter, die bleiben praktisch weiterhin eingefroren, also außer bei einigen großen Unternehmen, die noch Tarifverträge haben. Und die Renten, die werden auch erhöht. 0,25% dieses Jahr, 0,25% letztes Jahr und 0,25% nächstes und übernächstes Jahr. Also es geht uns wahnsinnig gut jetzt. Das vor dem Hintergrund, dass gerade die Rentner immer mehr von ihren eigenen Kindern und Enkeln aushalten müssen, weil die arbeitslos sind. Und bei den Beamten sieht es genauso aus. Weiterhin werden die Gehälter eingefroren. Die Leistungen für die Arbeitslosen werden nicht erhöht. Also die wenigen, die überhaupt noch Stütze bekommen. Und die Arbeitslosenziffern generell gehen auch nicht runter. Die Emigration von jungen Leuten nimmt zu, also sehr qualifizierte oder hochqualifizierte junge Leute, Wissenschaftler, Ingenieure, Forscher, 70.000 bis 80.000 im letzten Jahr ausgewandert aus Spanien, die Ziffer im Vergleich zum Vorjahr um 15% hochgegangen. Die Zwangsräumungen gehen weiter. Im Vergleich zum Vorjahr 7,3% mehr, also in den letzten 6 Jahren fast eine halbe Million Zwangsräumungen in Spanien. Jeden Tag 150 Zwangsräumungen. Und das ist der Hintergrund, vor dem der das erzählt. Die Deflation jetzt, ne? In den letzten 5 Monaten ist Spanien schon in der Deflation, wo nach der Europäischen Zentralbank das Ziel sein sollte, 2% Inflation, und laut Draghi wird es gefährlich, wenn wir nur 1% Inflation haben. Jetzt haben wir schon seit längerer Zeit Deflation, was das heißt für die wirtschaftliche Entwicklung, ist auch klar. Ja. Otto Normalverbraucher denkt natürlich, Deflation ist ja fantastisch, die Preise gehen runter, dann habe ich weniger Ausgaben, habe mehr Geld im Sack. Das stimmt aber natürlich nur, dass gesamtgesellschaftlich ist es natürlich eine Katastrophe. Warum? Wenn die Preise runtergehen, kannst du jetzt, denkst du im ersten Moment, ja, jetzt kann ich mir endlich eine neue Waschmaschine kaufen. Ja? Aber weil die Preise runtergehen, fragst du dich natürlich, kaufe ich die jetzt oder erst nächste Woche? Da gehen die Preise natürlich noch weiter runter. Und deshalb wird die Nachfrage, also der Inlandsnachfrage, runtergehen und nicht raufgehen. Ja? Und dann ist wieder kein Wirtschaftswachstum zu erwarten. Dann die Staatsverschuldung geht weiter rauf. Jetzt sind wir inzwischen fast bei 100% vom Bruttoinlandsprodukt. Ja? Und also wenn es tatsächlich leichte Anzeichen geben sollte, dass jetzt die Wirtschaft wieder wächst, zum Beispiel im nächsten Jahr wollen sie, kalkulieren sie, glaube ich, mit 0,4%, ja, hat es außerdem überhaupt nichts zu tun mit der Situation hier in Spanien. Das hat zu tun mit dem Weltmarktpreis für Petroleum, der im letzten Jahr um 40% runtergegangen ist. Und auch wegen der Entwicklung vom Wechselkurs Dollar. Ja. Dollar ist im Vergleich zu Euro und anderen Währungen nach oben gegangen. Der Kurs, ja, war theoretisch jetzt die Wirtschaft in den anderen Ländern, die dann praktisch eine Abwertung haben, die Exporte erleichtert. Also das ist das Einzige, was er anführen kann. Aber er hängt das jetzt natürlich raus, wie sein Verdienst, das Verdienst seiner PP-Regierung. Der Wahlkampf hat begonnen. Здравствуйте, дорогие слушатели. Это радиопрограмма Нименсленд. И я, Яна, из России, из Ростова-на-Дону. Ben, wie hiermit den Katastrophenblock und den Wirtschaftskommentar von Werner. Meine Damen und Herren, ein Blick aus dem Fenster sagt mir, es ist ein schöner Tag. Blauer Himmel, Sonne über der gräflichen Stadt Barcelona, und wir freuen uns, Ihnen jetzt zum Abschluss dieser Sendung ein weiteres Lied von dem wunderbaren Album A Tribute to Nils Kopbruch bieten zu dürfen. Ich glaube, das ist von der CD 2. Da hast du mir aufgeschrieben, Bammel Track 4. Ist das richtig? Nein, wir haben noch eine andere CD am Start hier. Hier, Track 4. Das ist die hier, die ich hier in den Händen halte. Ich kann vielleicht ganz kurz ein paar einleitende Worte dazu sagen. Bitte. Was hat das auf sich? Wir haben vorhin den Song Heimweh gehört von Fehlfarben. Ich weiß nicht, wo Sie uns hören, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen in den Weiten des Universums. Aber der eine oder andere, der oder die seinem Heimatland bewusst oder unbewusst den Rücken gekehrt hat, kennt dieses Gefühl, das Heimweh. Ich weiß nicht, wie euch beiden das geht. Ich habe das ab und zu. Ja, ich habe Heimweh nach Brot. Dann fahre ich zum Beispiel, ja, und dann fahre ich doch ab und zu ganz gerne mal in meine norddeutsche Heimat und besuche dort meine Freunde, meine Familie. Das habe ich vor kurzem gemacht. Und wenn ich dann aber da bin, dann wundere ich mich eigentlich, und das kennen Sie vielleicht auch, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen, die vielleicht hier in Barcelona uns hören. Wenn man zurückkommt nach Deutschland, dann wundert man sich manchmal, wie fremd einem das eigene Heimatland werden kann, selbst wenn man, so wie ich, ein relativ distanziertes Verhältnis, sage ich mal vorsichtig, zu seiner Heimat hat, zu Deutschland. Und mir fallen dann immer ganz viele so Kleinigkeiten im Alltag auf, die in Deutschland ganz anders laufen wie hier zum Beispiel in Spanien. Als ich am Flughafen ankam, ist mir aufgefallen, dass wenn man hier in Barcelona an den Kiosk geht, ja eine ganz schöne Auswahl an Tageszeitungen hat. Zeitschriften gibt es eigentlich weniger. Mir ist aufgefallen in Deutschland, was das für eine unglaubliche Schwemme an Zeitschriften gibt. Zu jedem Hobby gibt es eigentlich bedrucktes Altpapier, sage ich mal, vorsichtig. Das gilt natürlich auch für das Thema, mit dem wir uns hier im Radio Niemandsland beschäftigen, nämlich Musik. Und das bringt mich zu der CD, die ich dir gerade rübergereicht habe, nämlich die Zeitschrift der Musikexpress, von der ich ehrlich gesagt nicht besonders viel halte, hat eine sehr schöne Tribal-CD mit deutschen Beiträgen zu 40-jährigen Bandjubiläum oder Bandgeschichte der Ramones gemacht. Und wenn ich den Inhalt dieser Sendung, dem Radio Niemandsland, immer richtig verstanden habe, ist ja einer der Schwerpunkte nicht nur das Erwähnen politischer, katastrophaler Tagesmeldungen, sondern auch das auf Deutsch, über deutschsprachige Musik zu reden, über diesen Kanal, schon ein wichtiger Inhalt dieser Sendung ist. Und da dachte ich mir eben, ich nehme mir mal diese CD mit, denn da gibt's eine Band, die ich hier vor kurzem schon mal erwähnt habe, Ja, Panik. Einer unserer Hörer hat mich auch direkt darauf hingewiesen, die sind nicht aus Deutschland, sondern aus Österreich, aber aus dem deutschsprachigen Raum. Auf der CD von dem Musikexpress gibt es eine ganze Reihe von deutschsprachigen Bands, die wiederum auf Englisch die Ramones gecovert haben, und darunter sind so illustre Musiker vertreten wie Element of Crime, Madsen, eine ganze Reihe anderer toller Bands und wie gesagt, die erwähnten Ja, Panik, die Pet Sematary von den Ramones gecovert haben, und das hören wir uns jetzt mal an. Das ist ganz hübsch, das Stück. I don't wanna be buried. Flash rotting away, skeleton stands. I curse this day, and the night when the wolves cry out. Listen close, you can hear me shout. I don't wanna be buried in a packed cemetery. I don't want to live my life again. I don't want to live my life again. Japanik war die Band, eine schön verlangsamte, melancholische Version eines Songs aus den späten 80er Jahren von den Ramones, Pet Sematary. Fernweh und Heimweh haben wir gerade drüber gesprochen. Die Weihnachtszeit ist ja immer so eine Zeit, wo man dann so ein bisschen melancholisch wird und nachdenklich. Zumindest behaupten das andere Menschen von sich, ich gehöre nicht dazu. Und mir ist aufgefallen, als ich in der Vorweihnachtszeit in Deutschland war, dass doch das Konsumverhalten der Menschen dort deutlich anders ist als hier in Barcelona. Für unsere Hörer, die nicht in Barcelona sind, von denen es ja doch eine ganze Menge gibt, wie wir gerade an der schönen Kunja von Didi erkannt haben, der hier schönen Kommentare aus der gesamten Welt sammelt für unsere Radiosendung. Mir ist eben aufgefallen, dass das in Deutschland doch deutlich anders läuft und da ist ja auch der Weihnachtskaufrausch schon längst wieder vorbei. Hier noch nicht. Die Ankunft der Heiligen Drei Könige erwarten wir als königstreue Radio Niemandsland-Sprecher mit großer Freude, oder? Werner, Dedi, wie geht's euch? Ja, schön gesagt, mit dem Königstreu. Welcher König? Ubiré, der groteske König von Alfred Jarry. Den verehren wir natürlich. Das ist ein grotesker König, der die Welt auf den Kopf stellt. Oder die berühmten Kinderkönige aus dem Mittelalter. Jo, wir müssen gleich raus. Vielleicht noch ein paar letzte Worte. War jedenfalls schön, Bammel dich hier gehabt zu haben. Ich hoffe, du machst dein Versprechen wahr und wirst die nächste Zeit öfter oder vielleicht sogar mehr oder weniger regelmäßig hier auftauchen. Das wäre gut. Ja, ich bedanke mich nochmal für die Einladung und auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Niemandsland. Wenn es Ihnen genauso geht, dann bin ich gern wieder zu Gast hier in der Sendung. Ja. Jo. Ja, die erste Sendung vom neuen Jahr 2015 ist zu Ende. Was wird es uns bringen, das neue Jahr? Ich hoffe, es wird wahr, was in diesem bekannten Lied gesungen wird. Reinen Tisch macht mit dem Bedränger, Heer der Sklaven, wache auf. Und also das Wort bricht keine Ketten. die Tat allein macht frei. Und was sagt Erich Mühsam dazu? Doch bricht die Kette einst entzwei, darf ich in vollen Zügen die Sonne atmen. Tyrannei! Dann ruf ich's in das Volk, sei frei, verlern es, dich zu fügen. Sich fügen heißt lügen. Das war Erich Mühsam, der übrigens, weil er gerade immer solche Sachen gesagt hat, dann vor jetzt genau 100 Jahren von den Nazis umgebracht wurde im KZ Oranienburg 1934. Und hier schließt sich ein Kreis. Wir hatten nämlich diese Sendung eingeleitet mit dem Lied Sich fügen heißt Lügen in der modernen Punk-Version der Gruppe, der Hamburger Gruppe Slime. Mit diesen Worten wollen wir uns auch verabschieden. Meine Damen und Herren, das war's. Niemandsland verabschiedet sich. Aber auch ich muss noch unbedingt ein Motto für das neue Jahr beziehungsweise eine Wahrheit loswerden. Die stammt von einem anderen Meister. Der wurde nicht von den Nazis ermordet, aber fast. Der hat in Stockholm Selbstmord begangen. Kurt Tucholsky. Der sagte, Nationalökonomie ist, wenn die Leute sich wundern, warum sie kein Geld haben. Unter diesem Motto ein wunderschönes Wochenende. Meine Damen und Herren, bleiben Sie an den UKW-Empfangsgeräten daheim in den Stuben. Es gibt hier noch mehr hörenswerten Stoff auf Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Gleich kommt unser Radiofreund Albert mit einer Sendung auf Katalanisch, die heißt Musicos del Segle Vint. Der scharrt hier draußen vor der Studiotür schon mit den Hufen. Und der wird Ihnen tollen Hörstoff bieten, Musik aus dem vergangenen Jahrhundert. Ich verabschiede mich, meine Damen und Herren, werden Sie glücklich. Agur, jau, au revoir. Anda sedang mendengarkan Niemandsland, sebuah radio show di Jerman tentang sejarah, budaya, dan politik di Barcelona. Salam. Ja, übrigens, ein Leckerbissen habe ich natürlich noch, ganz zum Schluss. Also bitte nicht weggehen, jetzt nicht irgendwie anfangen zu telefonieren. Jetzt gibt's was ganz Besonderes. Die katalanische Sängerin Silvia Pérez Cruz mit ihrem Partner Raúl Fernández Mido hat ein Album rausgebracht, das könnte man locker das Album des Jahres hier in Spanien nennen. Das heißt, Granada ist ihrem verstorbenen Vater gewidmet und auf diesem Album singt die wundervolle junge Frau, auf Deutsch übrigens, zwei Lieder. Hören wir uns eins davon an. Aus meinen Tränen sprießen viel blühende Blumen hervor und meine Seufze der Blumen nach und für deine Fenster zerblinge das Lied der Nachtigall. Winter im Niemandsland.